SWR 2 Hörspiel. Als eine Mittlerin zwischen den einstigen Ost-West-Blöcken erweist sich die US-amerikanisch-deutsche Autorin Edith Anderson im Rückblick. Geboren 1915 in den USA, folgte sie 1946 ihrem Mann Max Schröder, dem späteren Cheflektor des Aufbauverlags, nach Ost-Berlin. Dort setzte sie sich kritisch mit dem sozialistischen Kulturleben und ihrer eigenen Vergangenheit auseinander. Neben zwei Hörspielen veröffentlichte sie Romane und ihre Autobiografie. Das Hörspiel »Briefe aus New York«, das 1974 vom Rundfunk der DDR produziert wurde, beschäftigt sich mit autobiografischen Motiven und Edith Andersons Lebensthema, dem prüfenden Blick auf die zwei konkurrierenden Gesellschaftssysteme. Unter der Regie von Günter Rücker spielen Inge Keller, Hans Teuscher, Wilfried Ortmann und andere. Die Musik komponierte Thilo Medek, der 1977 im Zuge der Biermann-Ausbürgerung in die BRD übersiedelte. Briefe aus New York. Ein Hörspiel von Edith Anderson. Mit Inge Keller in der Hauptrolle. Du hast mich gefragt, Hannes, ob ich wegen Heimweh diese Reise nach New York mache. Nein. Nach dir habe ich Heimweh, Hannes. Dabei bin ich erst 3 Tage auf dem Atlantik. Vor 4 Tagen hast du mich zum Bahnhof Friedrichstraße gebracht. Wie soll ich es bloß aushalten, 1 Jahr ohne dich? Ja, ja. Ich liebe meine Heimat Amerika. Diese Liebe versiegt nicht. Sie quält. Ich weiß allzu gut Bescheid über den Gegenstand meiner Liebe. Gar nichts mehr weiß ich. Wie lebt man mit dem Vietnamkrieg? Ich habe Angst, Hannes. Wovor, weiß ich nicht genau. Das ist es eben. Ich muss es wissen. New York, 1967. Whatever you say, say it sweet. Say it with Sweetheart Delight-filled chocolates. And say it tonight. Mist, verdammte. Ich hatte Harrys eigenen Schlüsselbund. Und ich wusste, dass Wilma verreist war. Seine Frau, das heißt seine frühere Frau. Also war niemand da, Hannes. Verstehst du, es war sinnlos zu klingeln. 3 verschiedene Schlösser. Ich kam mit den fremden Schlüsseln nicht zurecht. Am liebsten hätte ich kehrt gemacht und wäre zu dir mit dem nächsten Schiff zurückgefahren. Wer ist da? Ich bin's. Irene. Die Tür wurde eine Spanne weit geöffnet. Eine Frau starrte mich an. Verschwollene Augen, Lockenwickle. Ein zerrissener und durchsichtiger Minimorgenrock und nichts drunter. Hinter ihr war es stockdunkel. Ach, Irene. Einen Moment, ich muss die Kette abmachen. Hannes, ich war erschüttert. Die Frau war Wilma. Voriges Jahr, als sie uns in Berlin besucht hat, sah sie so jung und hübsch aus, dass ich sie für ihre eigene Tochter gehalten hatte. Jetzt war sie nicht mehr zu erkennen. Komm mal rein. Stell die Koffer ab. Was ist mit dir, Wilma? Bist du krank? Ich habe nur eine doppelte Dose Schlaftabletten genommen. Wie spät ist es? Kurz vor Mittag. Ach, entschuldige diesen Lappen, den ich anhabe. Fall nicht, Irene, da ist ein Riss im Teppich. Ich müsste eine neue Glühbirne einschrauben. Ich dachte, du bist in Detroit bei den Kindern? Ich bin nicht gefahren. Das war günstig für mich. Ich wäre nie reingekommen. Dein Zimmer ist nicht fertig. Ich war gerade beim Staubsaugen. Irgendwo sind Bettlaken. Hier ist das Zimmer. Oh, fein. So schön hell. Stolper nicht über die Schnur. Was soll das, Wilma? Lass das doch. Ich hab Harry versprochen... Lass das bitte. Wenn du meinst. Geh ins Bett. Alles wird so staubig. 8 Zimmer, diese riesige Diele, 3 Korridore, 2 Badezimmer und die Küche. Wer macht denn das alles sauber? Niemand. Ach Gott, dieser Wäschekorb ist immer noch vollgestopft mit Harrys Hemden. Hat überhaupt nichts ausgeräumt. Diese vielen Anzüge. Ich weiß nicht, wozu er das alles braucht. Wilma, bitte, geh, schlaf dich aus. Wenn du meinst. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich hatte völlig vergessen, dass du heute kommst. Das macht nichts. Ich muss wenigstens Bettwäsche finden. Wilma, was balancierst du auf dem Stuhl? Na, ich dachte, hier oben sind Bettlaken im Schrank. Ich sehe keine. Hier ist nur ein löchriger Kopfkissenbezug. Das ist unwichtig. Ich esse schnell was und gehe eine Garnitur kaufen. Ich fürchte, du findest hier nichts zu essen. Ich kaufe ein. Was brauchst du? Ich habe eigentlich in der letzten Zeit keinen Appetit. Komm bitte vom Stuhl runter. Du fällst gleich um. Ich krieg diesen Morgenrock nicht zu, entschuldige. Also ich gehe. Ich schließe nicht hinter mir zu. Ich bin gleich wieder da. Warte, ich muss zuschließen. Wo sind die Schlüssel? Ich bin in 10 Minuten zurück. Du verstehst nicht, wo sind die Schlüssel? Ach hier. Erst vor kurzem wurde eine alte Frau in unserem Fahrstuhl zusammengeschlagen. Die wird zeitlebens ein Krüppel bleiben. Sie hatte nur 40 Cent bei sich. Seitdem bin ich nicht mehr im Fahrstuhl gewesen. Aber nirgends ist es sicher, siehst du? So schließt man zu. Ich traue mich nicht ins Treppenhaus. Der hier ist für oben. Die Leute werden nämlich auf Treppen überfallen, sogar auf der Straße am helllichten Tag. Und der ist für Schloss. Sie fallen über die Menschen her, berauben sie, schlagen sie dann zusammen ohne Grund, nur um weh zu tun. Ich gehe einfach nie mehr aus. Wie nie mehr aus? Ich verlasse die Wohnung nie mehr. Bleib einfach da. Siehst du, Irene, die Schlüssel sind gar nicht kompliziert, wirklich nicht. Vorhin haben meine gesteckt, das war alles. Suthia Amour's greatest assets on the screen are her lovely expressive hands. The secret to their loveliness, Lotus Blossom Hand Cream. Ich kam mit vollen Armen wieder. Mein Gott, Hannes, die Preise. Sprechen wir nicht davon. Ich hatte das Mittagessen gegen 3 Uhr nachmittags endlich fertig. Ich wollte Wilma rufen, da hörte ich schon ihre Schlafzimmertür. Sie hatte das blonde Haar toupiert und sah wieder jünger aus, wie höchstens 29. Ihre Figur kam ganz wunderbar in einem schlichten, sandfarbenen Wollkleid zur Geltung. Hi, Irene. Ja, das ist Ramdan. Oh, guten Tag. Er stand ehrerbietig hinter ihr in der Tür. Ein langer, dunkler, junger Mann. Und das ist nicht wahr, Madame Irene, aus dem Sozialismus? Ja, ich decke schnell noch einen Platz, Aber alle diese exquisiten Ehrungen sind doch nicht für uns. Setzt euch und langt zu. Oh, danke schön. Sie sind sehr liebenswürdig. Ich muss sagen, das ist eine wunderschöne Überraschung. Bon Appetit. Danke. Danke. So, Irene, Sie kommen also nach Amerika, um Ihr Glück zu machen. Es wird Glück genug sein, wenn ich in meinem Alter Arbeit finde. Ah, Sie suchen eine Arbeit. Hörst du, Wilma, sie sucht eine Arbeit. Wilma sucht nicht eine Arbeit. Ramdan ist Student, der hat ein ganz herrliches Leben. Aber ich soll eine Arbeit suchen. Meinst du, ein Student arbeitet nicht? Ach, natürlich arbeitest du, Liebling. Für dich hat das einen Sinn. Du wirst nach Algerien zurückkehren und deinem Volk helfen. Alle müssen ihrem Volk helfen. Ach, Ramdan. Bei mir handelt es sich einfach darum, dass ich nur für 3 Wochen Geld habe, vielleicht für 5. Wilma will, dass Männer für sie sorgen. Ich sage zu ihr, ich werde nicht für dich sorgen. Du musst auf deinen eigenen Füßen stehen. Du sollst nicht Männer ausbeuten. Ja, nimm von der Aubergine, Liebes. Sie möchte eine ausgehaltene Frau sein. Ich wünschte bloß, ich wüsste, wie man es schafft. Du schaffst es tüchtig, meine ich. Ich komme ganz gut aus mit den beiden. Trotz ihrer komischen Zeiteinteilung, sie ziehen sich zurück, wenn andere Leute aufstehen und zur Arbeit gehen. Wenigstens essen sie wieder, wenn auch zu ungewöhnlichen Stunden, wie ich am stehengelassenen Geschirr im Ausguss bemerke, ihr Frühstück am Nachmittag und ihr Abendessen gegen Morgen. In Wilmas Zimmer bleiben die Vorhänge dauernd geschlossen und aufgebettet wird nie. Der Ventilator surrt Tag und Nacht. Er ist überall in der Wohnung zu hören. Er neutralisiert die Sirenen, meint sie. Alle paar Minuten, Tag und Nacht, geht eine Sirene in New York. Ein Unfall, ein Feuer, ein Verbrechen. Gestern, als sie in der Diele wie ein Gespenst an mir vorüberhuschte, sagte sie: Es ist so ein trüber Tag heute, so ein trüber Tag. Dabei strahlte die Sonne in voller Pracht. Sie schaut nicht einmal aus dem Fenster. Das ist ja ein toller Lebenslauf, Irene. Sie möchten diesen Leuten doch nicht erzählen, dass Sie für eine linke Zeitung geschrieben haben. Doch, Miss Kay, ich möchte. Ich werde mich in einer Stellung wohler fühlen, wo man mich für das nimmt, was ich bin. Warum nicht gleich ganz überschnappen und den Leuten erzählen, Sie sind Kommunist? Wie meinen Sie das? Sie träumen, Irene. Ihr ganzer Lebenslauf ist zu ausgefallen. Ich dachte, er wäre so bezaubernd. Ja, das schon. Aber ein Personaldirektor will das Blatt überfliegen und mit einem Blick sehen, wo Sie gearbeitet haben und wann und ganz genau, was Sie dort getan haben. Ich verstehe. Ich könnte Sie einem Verlag vermitteln, aber der Job wirft keine 150 ab. 150 werden Sie nicht bekommen, Irene. Sind Sie sicher, Miss Kay? Sie sind 20 Jahre im Ausland gewesen. Als Textlektor haben Sie nie gearbeitet. Und verlangt werden Textlektoren und nichts weiter. Ich bin doch Lektor. Aber kein Textlektor. Doch. Eine Warnung noch. Als Textlektor wirst du hier nie zum Lektor avancieren. Warum? Darum. Der Hausmeister wird nicht zum Opernball eingeladen. Ja, wie komme ich dann als Verlagslektor rein? Indem Sie 2, 3 berühmte Autoren mitbringen. Naja, ich bin offen mit Ihnen, weil Sie mir gefallen. Sie stehen an der untersten Sprosse der Leiter. Sie brauchen einen Job. Und $125 die Woche ist nicht schlecht. Schlecht genug. Dafür haben Sie bei diesem Verlag eine Chance. Wollen Sie es versuchen? Ja. Erinnerst du dich, Hannes, als 125 die Woche ein unvorstellbares Vermögen waren? Leute mit einem solchen Gehalt kannten wir gar nicht. Heute kann man mit 125 kaum leben. Wenn ich einen Apfel essen will, kaufe ich eben einen. Zuerst stehe ich vor der Auslage, als handelte es sich um eine Juweliervitrine und wähle das schönste, rundeste, roteste Exemplar aus. Kaum habe ich's, sehe ich ein schöneres, aber nun ist es zu spät. Ich übertreibe nicht, Hannes. Das Einkaufen ist die reinste Tortur. New York Times, 12. Oktober, Washington. Ein starker Zuwachs der Unbeschäftigten unter den erwachsenen Frauen im letzten Monat führte zum steilsten Anstieg der nationalen Arbeitslosenquote seit nahezu 5 Jahren. Mit 4,1% ist der höchste Stand seit Ausgang 1965 erreicht. Der Beauftragte für Arbeitsstatistik, Arthur M. Ross, sagte, die Zahl der über 19 Jahre alten Frauen, die sich im vergangenen Monat um Arbeit bewarben, sei um nahezu 1 Million gestiegen. Miss Blatt kann Sie jetzt empfangen. Danke. Nehmen Sie Platz. Ist das Ihr Lebenslauf? Ja. Tja, ich kann Ihnen gleich sagen, Mrs. Shell, Sie würden sich in dieser Arbeit nicht wohlfühlen. Sie würden ganz allein in irgendeiner öden Ecke sitzen und die Augen Tag ein, Tag aus über Texten verderben, die Sie zu Tode langweilen würden. Sie sind für diesen Posten überqualifiziert. Ja, Sie haben bestimmt recht. The French say, vive la différence. Whatever you say, say it sweet. Say it with Sweetheart Delight-filled chocolates and say it tonight. Hier war es, Hannes. Das ist die Ecke. Oder irre ich mich? Wenn unser Haus noch steht, müsste es eigentlich hier sein. Doch, Hannes, was sagst du dazu? Horatio Street Nummer 3. Das Haus steht so verdreckt und geduckt zwischen den Hochhäusern. Man bemerkt es kaum. Nur kein deutscher Name mehr im Klingelkasten. Mein Gott. Diese Adresse wurde wie ein Heiligtum von einem Immigranten zum anderen weitergereicht. Wie dankbar sind wir 43 hier reingezogen, wie dankbar sind wir 44 wieder rausgezogen. Trübe sieht es aus. Hat wohl immer so ausgesehen. Hallo, Lady. Hallo. $3 der Rosa, Lady. $1 der Margarita. $2 der Tulipano. Die Rosen, bitte. Oh, danke, Lady. Warum kaufst du Blumen? Wirf sie weg, Hure Babylons. Was? Du tötest sie, Hure Babylons. Ja, ist schon gut. Wirf sie weg. Ist Machen schon gut. Sie sich nichts draus, Liebes. Ist das nicht schrecklich? Verrückte in der Straße, wo immer man hingeht. Ja. Und ich, so prachtvoll frisiert und manikürt, kostete mit Trinkgeld $10. Aber nehmen wir mal an, Sie hätten dir den lausigen Job doch angeboten. Hättest du ihn abgelehnt? Ich bin nicht sicher. Irgendwo muss ich anfangen. Nicht irgendwo. Steve... Ich bin nicht in deiner Lage. Ich habe nicht das große Los gezogen. Großes Los. Ein kleines Meisterwerk, bitte, meinte die Times. Ob sich Steves Buch so gut verkaufen lässt wie diese Morgendämmerung von dem, na, du weißt ja, das ist deine zweite Frage. Apropos, wie geht's eigentlich diesem fortschrittlichen Schriftsteller-Ehepaar Irene? Sprechen sie noch mit dir? Sie sind genau wie früher. Einfache Leute. Stimmt es nicht, dass sie in ein Märchenschloss eingezogen sind? So ungefähr. Warst du drin? Mhm. Steve, das ist ganz verrückt. Es sieht aus wie das Weiße Haus in Washington. Ja, ja. Schau, Steve. Sie haben durch die Verfilmung so viel Geld bekommen, dass sie zu einer immensen Kriegssteuer verpflichtet waren. Etwa 3/4 wäre in das Vietnam-Budget geflossen. Da waren sie gezwungen, das Geld sofort in einem steuerfreien Objekt anzulegen. Das fantastische Haus konnten sie als Geschäftslokal eintragen lassen. Schlau, liegt aber nah. Wie? Ihre Schriftstellerei ist ein Geschäft. Das ist nicht wahr. Sie haben 14 Jahre lang tags in einer Fabrik gearbeitet und nachts geschrieben. Und das ist ein fortschrittlicher Roman. Und Literatur dazu. Literatur. Dass du das bloß nicht sagst vor Leuten, die dich nicht verstehen. Verstehst du mich denn? Na, früher hattest du Geschmack. Jetzt verteidigst du ein kitschiges Machwerk. Nein, Steve. Nein, du... kannst das Buch nicht aufmerksam gelesen haben. Ich hab's überhaupt nicht gelesen, Dummkopf. Irene wird denken, wir sind neidisch. Sind wir auch. Wir sind wütend über so viel Ungerechtigkeit. Er macht nur Spaß. Wollten Sie dir nicht eine Arbeit verschaffen, Irene? Sie haben es versucht. Ja, aber? Steve, tu doch nicht so, als wüsstest du nicht, was hier los ist. Ich bin nicht mehr jung. Ich war 20 Jahre weg. Quatsch. Ich sage dir nur, immer tüchtig lügen, das willst du nicht. Doch. Ihnen den unglaublichsten Lebenslauf andrehen. Aber das mache ich ja. Immer so tun, als wärst du die Königin von England und würdest den Job aus lauter Gnade annehmen. Genau das mache ich. Ach, was? Ja. Ach, diese Miss Kay zum Beispiel, die hat mich ganz schön durchschaut. Sie ahnte, dass ich keine Verlagserfahrung hatte, aber sie wünschte, dass ich es schaffe. Ich spürte das. Ach, geh. Glaubst du denn, du bist die Einzige, die sie auf diese Arbeit geschickt hat? Ob du ihr die Gebühr sicherst oder eine andere, das ist ihr gleich. Steve, du sollst sie nicht entmutigen. Ich bin nicht entmutigt, Sylvia. Diese Miss Kay muss auch von etwas leben. Aber sie hoffte, dass ich Sieger werde. Obwohl sie erraten hat, ich könnte es schwören, dass ich aus dem sozialistischen Teil Deutschlands gekommen bin. Nichts hat sie erraten. Diese Leute haben von einem sozialistischen Teil Deutschlands nie gehört. Da war etwas in ihrem Blick. Ich wette, wenn ich plötzlich angefangen hätte, wir kämpfen und siegen für dich zu singen, hätte sie eingestimmt, Freiheit. Natürlich mit einer ironischen Betonung, um zu zeigen, dass sie das alles hinter sich hat. Wahrscheinlich denkt sie, ich hab's auch hinter mir, sonst würde ich nicht hier sein. Stimmt das nicht? Das fragst du, Sylvia? Du hast uns eigentlich nie erzählt, warum du gekommen bist. Weißt du, Liebes? Wir hätten ganz gern den Hauptgrund gewusst. Den Hauptgrund? Ja. Tja, ich glaube, es ist mir einfach unerträglich geworden, meine eigene Heimat nicht mehr zu kennen. Musst du das denn? Ich brauch das. Warum? Warum? Ja, du hast vor 20 Jahren dein Bett gemacht, hast einen Deutschen geheiratet und mit offenen Augen alles hier aufgegeben, um ein anderes Leben in einer anderen Welt zu führen. Schau, mein Goldkind, wir wollen nicht in deinem Privatleben herumschnüffeln. Wir haben Hannes immer als großartigen Idealisten verehrt. Als großartigen Genossen, dachte ich. Ach, Irene, du bist eine richtige Deutsche geworden. Bringst Blumen zu Besuch mit, sprichst mit erhobenem Zeigefinger. In deinem eigenen Land kannst du deinen Arsch von einem Loch in der Erde nicht mehr unterscheiden. Du hast die ganze McCarthy-Zeit nicht mitgemacht, aber uns willst du belehren. Dann war es vielleicht gar nicht so verkehrt, auf ein Jahr zurückzukommen. Ein Jahr? Sei doch einmal ehrlich und sage laut, ich bin gekommen, um zu bleiben und verdammt nochmal, ich werde ein Erfolg. Yes, ladies and gentlemen, times are hard, but try a lift with Sweetheart Delight-Filled Chocolates and try it tonight. Lieber Hannes, es ist etwas Seltsames, wie das Leben hier, scheinbar ohne sich des Vietnamkrieges bewusst zu sein, weitergeht. Scheinbar. Man kauft, verkauft, plaudert, besucht Theater, speist im Restaurant, trinkt, raucht Marihuana, liebt sich. Man schreibt Obszönitäten an die Wände, bettelt, stiehlt, legt Feuer, zerstört, raubt, mordet. Doch ob man aufzubauen sucht oder niederzureißen, der belebende Hauch fehlt. Vietnam ist die Leblosigkeit im Leben hier. Solange man tötet, kann man nicht leben. Merkwürdigerweise verstehe ich mich besser mit Wilma, die ich kaum kenne, als mit alten Freunden wie Sylvia und Steve, die sich trotz des Krieges hier einzurichten verstehen und mit allen Mitteln vorwärts kommen wollen. Wilma krümmt sich zusammen vor Kummer, wenn wir abends in der Küche die Kriegsnachrichten hören. Ich darf nicht Radio hören. Ich fühle mich so hilflos. Dann schluckt sie ihre Beruhigungstabletten, damit sie schlafen kann. Aber sie geht jetzt wieder aus der Wohnung raus. Zumindest zu ihrem Psychotherapeuten. Mir wächst alles über den Kopf. Erkläre mir nur eines, Wilma. Was hat dich und Harry bewogen, eine so riesengroße Wohnung zu nehmen, als ihr geheiratet habt? Wir haben nie geheiratet. Entschuldige. Das konnte ich niemandem mehr antun. Aber die Wohnung war eine gute Gelegenheit, glaub mir. 225 im Monat. Nennst du eine gute Gelegenheit? Für 8 Zimmer und mietgeschützt. Aber hattet ihr 8 Zimmer nötig? Natürlich nicht. Wir wollten 3. Aber weißt du, was 3 heute kosten? Anständige? 400. viel mehr als diese. Tja, deswegen siehst du hier nur hässliche Möbel. Um die mietgeschützte Wohnung zu kriegen, mussten wir die ganze Einrichtung vom letzten Mieter kaufen. Damals träumte ich, dass ich nach und nach schöne Sachen nach meinem Geschmack anschaffen würde. Aber es ist anders gekommen. Ich musste ausziehen. Dann wurde ich krank und habe meine Stellung verloren. Harry ließ mich wieder hier wohnen, aber mit einer Bedingung. Kein Ramadan. Tja. Ich weiß nicht, was er gegen Ramadan hat. Harry liebt mich nicht. Doch, Wilma. Weil er sagt? Ich war nie im Leben so einsam wie mit Harry. Tja. Was wirst du bloß machen, wenn er nach Hause kommt? Ich möchte gar nicht darüber nachdenken. Eigentlich weiß ich nicht viel über Harry. Außer, dass er gebrauchte Maschinen kauft und verkauft. Einmal war er der Junge, den ich hier in der Oberschule flüchtig kannte. Dann war er der Tourist mit Glatze, der mir in Berlin über den Weg gelaufen ist und mir bekannt vorkam, erzählte mir, dass er noch Junggeselle sei, aber nicht mehr lange hätte die Frau seines Lebens gefunden. Später schickte er sie. Sie sollte sich den Sozialismus auch ansehen. Du hast sie damals kaum wahrgenommen, Hannes. So lustlos und schwach und wortkarg war sie. Sie hatte gerade eine Fehlgeburt hinter sich. Tja, und dann kommt dieser eigentlich ganz fremde Harry nach einem Jahr wieder. Und diesmal mit leerem Gelächter und betrübten Augen. Und nur weil ich sage, ich will nach New York fahren, bietet er mir seine Wohnung an. Gibt mir seinen eigenen Schlüsselbund. Das war sehr anständig von ihm. Das war lieb. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich mich überhaupt nicht auf seine Rückkehr freue. Ja. Ja, ich habe etwas, da bahnt sich schon was an, ich bin dran. Sie heißen, wie heißen Sie eigentlich? Mrs. Shell, Irene Shell. Und Sie sind wegen welchem Job gekommen, Irene? Textlektor. Sie hatten in der Times ein Stellenangebot. Ach ja. Haben Sie auch ein Formular ausgefüllt? Hallo, hier Agentur George Day. Haben Sie ein Formular? Es liegt vor Ihnen auf dem Schreibtisch, Mr. Day. Hier ist mein Lebenslauf. Ja, ich hab was, ich bin dran, Moment. 9 Jahre Verlagserfahrung, klasse, ja. Ja, Irene, ich hab was, da bahnt sich etwas an, Moment. Ja, doch! Ja, hier Agentur George Day, ich habe schon gesagt, kommen Sie morgen noch mal vorbei. Aber wie ist es nun mit dem Job, von dem im Stellenangebot die Rede war, Mr. Day? Ich sag Ihnen, Irene, ich arbeite daran, kommen Sie morgen wieder oder Mittwoch. Hallo? Ja, Agentur George Day. Nein, habe ich nicht. Ja, versuchen Sie wieder nächste Woche. Könnte ich bitte meinen Lebenslauf zurückhaben? Warum, wollen Sie den Job nicht? Soll ich Ihren Lebenslauf vielleicht schon auswendig aufsagen können? It's a dog's life, but get your dog several tins of Trusty. That's right, Trusty, the dog food that makes it a pet's life. McGraw-Hill, guten Morgen. Doch, hier spricht die Sekretärin des Personalchefs. Nein, ich kann ihn im Moment nicht stören. Nein, zurzeit nicht. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich bin über die Roberts-Agentur geschickt worden. Man sagte mir, dass der Personalchef mich um 10 Uhr erwartet. In welcher Angelegenheit? Die Stellung als Textlektor. Textlektor? Ja. Aber wir haben zurzeit keine Stellung für einen Textlektor. Oh, entschuldigen Sie, der Mann in der Roberts-Agentur sagte... Die Roberts-Agentur... Sagen Sie dieser Roberts-Agentur, sie soll das mit uns nicht noch einmal versuchen. Ich verstehe nicht. Wir haben keine Arbeitsvermittlung angerufen. Jeden Tag dasselbe. Diese über Nacht aus der Erde emporgeschossenen Agenturen rechnen damit, dass bei einer so großen Firma wie McGraw-Hill alle Tage Stellen frei werden. Und wenn Sie dann zufällig Glück haben, zahlen Sie den Schurken von der Agentur die Gebühr, die die gar nicht verdient haben. Danke, Lady. Verdiene dich. Ah, machen wir Schluss mit dem Tanzen, Joe. Ich bin eine alte Frau, ich habe einen harten Tag hinter mir. Also, wie möchtest du deinen Scotch bobbeln? Mit Eis, bitte. Hey, Janet, bring mir etwas Eis. Wir haben in der Küche zu tun. Hol es dir doch selbst. Leg die Beine auf die Couch, Bobbele. Ja. Der kann nichts mehr anhaben. Ja? Dornröschen. Hier ist dein Drink. Oh, danke. Prost. Na, wie fühlst du dich im Heer der Arbeitslosen? Ich kriege meine Grundausbildung. In den Arbeitsvermittlungen sagen sie alle Irene zu mir. Es ist wirklich unmöglich. Ach, du Ausländerin. Alles wird hier mit dem Vornamen gerufen. Aber doch nicht in den Arbeitsvermittlungen. Nicht früher. Was macht es schon aus? Es ist würdelos. Ich bin kein Backfisch. Ach, Babbele. Wenn das nun das Schlimmste wäre, was sie dir antun. Ihre neueste Masche. Sie locken die Leute mit einem fingierten Inserat und fragen dich, bei welchen Firmen du dich schon beworben hast. Du antwortest und so erfahren sie, wo die Jobs sind. Ah, deswegen fragen die immer. Ja, und unmittelbar auf deinen Fersen schicken sie deine Mitbewerber nach. Heutzutage gibt es mehr Arbeitsvermittler als freie Stellen. Hey Joe, wo ist mein Drink? Die hast du, Baby. Danke. Also, Irene, hoffe, dass du einen glänzenden Job bekommst, noch in dieser Woche. Oder in der nächsten. Weiß Gott, ich habe so viele Lebensläufe getippt, um 100 Jobs zu bekommen. Ja, die Agenturen, die nichts in der Hand haben, gehen dann damit angeln. Sie rufen irgendeine Firma an und sagen in ihrem Boudoir-Geflüster, ich habe dieses Genie hier, diese Irene Shell. Ja, das machen sie. Sie flüstern. Sie haben Angst, du könntest herauskriegen, mit wem sie reden und ihnen zuvorkommen. Die Irene Shell, flüstern sie, würde in ihrer Abteilung Deutsch, Chinesisch, Bantu und Hindi einfach herrlich sein. Fahrstuhl. Oh, Janet, bitte nicht immer den Fahrstuhl hören. Es wohnen noch 7 andere Familien in diesem Stockwerk und alle wissen sie. Hallo, Mike. Hallo, Darling. Hi, Mikey. Hast du den Blick gesehen? Er sieht mich nur so an. Jeden gottverdammten Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, sitzt er in dem Sessel da, wo er die Tür anglotzen kann. Er hat ein eigenes Zimmer. Aber er kommt mutwillig heraus und sitzt da. Wie kann denn ein Mensch nicht im Wohnzimmer sitzen? Du weißt ganz genau, er sitzt nur dann in dem Sessel, wenn er weiß, dass ich bald nach Hause komme. Psst, Joe, bitte. Damit er demonstrativ aufstehen kann und an mir vorüberstarken, als wäre ich ein Stück Dreck. Verstehe, Irene. Nicht, dass er Joe ablehnt. Er kann es einfach nicht ertragen, dass ich einen Mann habe. Er ist Hamlet, verstehst du, Irene? Und ich bin der schmierige Eindringling, der die 50-jährige Tugend seiner Mutter besitzt. Joe. Er ist 20, um Gottes Willen, er müsste längst eine Arbeit haben und ein eigenes Liebesleben. Hat er es denn nicht versucht? Er hat Rauschgift versucht. Er hat das Studium aufgegeben. Ja doch, Joe. Er hat meine Scheidung bis heute nicht verwunden. Das weiß ich, Baby. Habe ich mir nicht Mühe gegeben, ihm mein Vater zu sein? War ich nicht geduldig? Habe ich nicht eine geradezu übermenschliche Geduld an den Tag gelegt? Irene, ich habe ihm gesagt, als ich hier einzog, jetzt bist du mein junger Mike und ich bin dein Peps. Hast du irgendein Problem, ist das unser beider Problem und wir werden es zusammen anpacken. Du hättest den Hohn auf seinem Gesicht sehen sollen und wie er zurückgewichen ist, als ob ich ihn mit einer Berührung anstecken könnte. Er zwingt seine Mutter, ihm irgendwelchen indischen Brei zu kochen und nimmt nichts anderes zu sich. Er magert ab, nur um sie zu erpressen. Joe, er ist schizophren. Wenn er schizophren ist, lass ihn einsperren. Was denn, in eine Gummizelle mit Zwangsjacke, mit elektrischen Schocks? Damit sein Gehirn endgültig zerstört wird? Ach, sein ganzes Verhalten ist genau berechnet. Das ist nichts berechnet. Er leidet. Wir alle leiden. Mike brachte mich nach Hause. Er ist immer sehr bemüht, ein gutes Werk zu tun. Es gibt ihm das Gefühl, dass er in der Welt irgendwie doch eine Rolle spielt. Weißt du, Irene? Hm? Der Zen-Buddhismus würde dir helfen. Tja, meinst du, Mike? Du kommst eben mit zu einem einzigen Vortrag. Tja. Einen Abend deines Lebens. Wenn es dir nicht zusagt, musst du nicht wiederkommen. Mhm. Ich hole dich Mittwoch ab. Ja, Irene? Ist gut, Mike. Man möchte kaum glauben, dass er vor kurzem nach einem Rasiermesser gegriffen und sich das Gesicht mit einer blutigen Linie von der Stirn über den Nasenrücken bis zum Kinn in genau zwei Hälften geteilt hat. Das dröhnt wie der Weltuntergang, wenn der Zug durch den U-Bahn-Tunnel rast. Man kriegt keine Luft. Ich fahre heute zum ersten Mal seit meiner Jugend im schlimmsten Berufsverkehr. Nichts hat sich geändert, Hannes. Nur die Züge sind noch schmutziger und eine Fahrt kostet 20 Cent anstatt 5. Ich bin völlig eingeklemmt. Seit 5 Minuten läuft mir die Nase und ich komme nicht an mein Taschentuch. Und die Menschen sehen so adrett aus. Alle machen sich fein, um in diesem unglaublichen Gequetsche Brust gegen Schulterblatt, Hinterbacke gegen Oberschenkel, wie in einer freudlosen, infernalischen Orgie zur Arbeit zu fahren. Eine Station. Ich habe jedes Mal Angst vor der Station. Alles versucht sich gleichzeitig hinauszuzwängen. Man hat Mühe, drin zu bleiben. Mein Mantel wird mitgerissen. Ich klammere mich an meine Handtasche, als wäre sie mein Leben. Jetzt kommen die Rasenden, die sich hineinzwingen wollen. Uniformierte auf dem Bahnsteig stemmen sich mit ihrer ganzen Kraft gegen ihre Rücken, damit der Zug abfahren kann. Vor meinen Augen ist ein Reklameplakat. Ein Mann mit Schmerzstrahlen, die aus seinem Kopf schießen. Er greift blindlings nach einer Aspirin. Auf die Aspirin hat irgendein Passagier das dreckigste Wort der englischen Sprache gekritzelt. Alle Plakate sind auf diese oder ähnliche Weise verbessert worden. Ich kriege wirklich keine Luft. The family that prays together stays together. And peek into their fridge and it's stocked full of Blabney's creamy ale. Hannes? Ich sitze schon eine Stunde in dieser riesigen Empfangshalle. Die Vornehmheit ist überwältigend. Elegante Sekretärinnen huschen geräuschlos vorüber, wie Erscheinungen aus einem Stummfilm. Ich habe mir bereits Kilometer von Schauvitrinen angesehen. Die verlegen wohl alles hier. Kunst, Kitsch, Fortschritt, Faschismus. Es muss nur ein Knüller sein. Mrs. Shell? Ja? Wollen Sie so freundlich sein und mitkommen? Ja, bitte. Hier entlang, bitte. Wir stiegen in den Lift und fuhren in den 40. Stock. Mrs. Shell? Ja. Ich bin Miss Bird. Ist das Ihr Lebenslauf? Ja, nicht wahr? Ja. Mal sehen. Obwohl diese Dinge nicht allzu viel bedeuten. Hannes, hier bleibe ich. Auch für weniger Geld. Sie ist eine schlanke kleine Blonde mit einer gescheiten Nase, jung und sauber und erfrischend anzusehen, höchstens 30, aber bereits Lektoratsleiter. Schade, keine Berufserfahrung in Amerika. In Europa macht man auch schöne Bücher. Das will ich nicht bezweifeln. Tja, eigentlich gibt es hier 2 Jobs. Der eine ist zu gut, der andere ist so abscheulich schlecht bezahlt, dass ich mich schämen müsste, Ihnen so etwas anzubieten. Wie schlecht? 6.000 im Jahr. Das ist wirklich schlecht. Aber vielleicht könnte ich mit der Besetzung der anderen Stelle bis Januar warten. Wie ist das Gehalt? 8.000. Und weshalb könnte ich die Arbeit nicht jetzt antreten? Weil ich sie erst einweisen müsste. Ich habe ganz einfach nicht die Zeit. Miss Bird? Oh, Mutter. Wie geht es dir, Liebling? Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Shell. Ach, das freut mich. Wundervoll, Liebling. Dein wundervolles Kind fühlt sich immer wundervoll. Nein, dieser Jaguar ist schon wieder in der Reparatur. Diesmal verkaufe ich ihn. Aber nein, Liebling, natürlich fahre ich nicht mit der U-Bahn. In unmenschliche Situationen pflege ich mich nicht zu begeben, das weißt du doch. Ich nehme Taxis. Ja, Liebling, ich rufe Donnerstagabend an. Nein, nein, vor 21 Uhr. Auf Wiedersehen. Pass gut auf dich auf. Halt mir die Daumen, Hannes. Sie hat sich in ihrem Drehstuhl herumgeschwungen und schaut jetzt durchs Fenster auf das Ameisenvolk 40 Stockwerke tiefer auf der Straße. Sie hat bestimmt nie dazugehört. Ich warte auf das Schicksalswort und sehe schick und unbekümmert aus. Hoffentlich. Mrs. Shell, Sie bringen mich völlig durcheinander. Tatsache. Gehen Sie und lassen Sie mich in Ruhe überlegen. Rufen Sie mich nächste Woche an. Ja. Auf Wiedersehen, Mrs. Shea. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Miss Bird. Mein System besteht darin, hinter jedem Fingerzeig her zu sein. Aber am Nachmittag mag ich es mit meinem System doch ein wenig zu weit getrieben haben. Wer ist denn hier der Boss? Und das hier sollte eine Verlagsgesellschaft sein? Es war weiter nichts als ein Laden, Hannes. Vom Fußboden bis an die Decke mit Stapeln von tintenbeklecktem Papier vollgestopft. Zwei Mädchen quälten sich mit Vervielfältigungsapparaten. Eine ältere Frau stand an einem abgenutzten Ladentisch und heftete Papier. Hey, ist hier kein Boss? Doch. Ein langer Schiffbrüchiger kam mit erschrockenem Gesicht auf mich zu. Die haben annonciert. Ach so, natürlich. Können Sie Zusammenfassung machen? Vermutlich. Können Sie Maschinen schreiben? Ja. Wollen Sie sich bitte an die... Es ist ein bisschen eng. Können Sie sich da hinein manövrieren? Ja, die Maschine ist etwas vorsintflutlich. Mhm. Sitzen Sie gut? Ja. Erlauben Sie einen Bogen Papier? So, schreiben Sie. Ja. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Was? Nehmen Sie mich auf die Schippe? Nein. Wieso? Ob's edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern... schön, das genügt. Sehr schön. Es handelt sich um Folgendes. Unsere Kunden sind Studenten, also wir vereinfachen die Lehrbücher. Damit was? Die... also schneller voran. Ich meine... Wie? Hier haben wir eine Seite aus einem Lehrbuch. Das muss aber ein winziges Lehrbuch sein. Nun ja, es ist eine etwas verkleinerte Fotokopie. Machen Sie eine Zusammenfassung davon in 5 Zeilen. Tja, Sie machen mir Spaß. Wer kann denn sowas lesen? Ohne Lupe und ohne Licht. Ach, was fällt Ihnen ein? Ernsthafte Menschen, aber Miss, das Ende vom Blutblut zu locken Miss, und dieses verwahrloste Kabuff als Universitätsverlagsgesellschaft zu bezahlen. Hannes, er zuckte zusammen. Es war ganz schrecklich, der arme Teufel. Kein Laut mehr kam aus seiner Kehle und die Weibspersonen taten so, als hätten sie nichts gehört. Mir war es, als hätte ich aus Versehen eine Schnecke breitgetreten. Ich bin viel besser dran als der arme Kerl. Ich kann nach Hause. Als ich auf dem Heimweg aus der Untergrundbahn ins Freie trat, war ein Sturm aufgekommen und ich sah hoch über den Häusern seltsam gestaltete Vögel fliegen und ihre Kreise ziehen, wie das Seemöwen häufig tun, bevor es zu regnen beginnt. Diese Vögel aber waren keine Möwen. Manche waren recht groß, wie Habichte. Und andere waren winzig wie Zaunkönige oder Kolibris. Als ich dann meine Augen anstrengte, entdeckte ich, dass die Vögel nichts anderes als Unrat waren. Die Habichte waren große, im Wind wirbelnde Zeitungsfetzen. Die Kolibris waren kleinere Stücke Kehricht. Irene? Ja? Irene! Ich habe Arbeit bekommen. Sag bloß. Heute sah ich ein Stellenangebot in der Times. Bin einfach hineinspaziert und sie haben mich genommen. Fabelhaft, Wilma. Es ist eine philanthropische Stiftung. Zwei verrückte alte Damen, die eine Sekretärin teilen. Aha. Sie behalten ihre Hüte auf den ganzen Tag. Ja. Und von meinem Schreibtisch aus habe ich einen herrlichen Ausblick über den Hudson. Aha. Direkt vorm Fenster ist ein Baum. Er wird jetzt rot und gold. Aha. Und es ist so nah. Ich brauche vor 8 Uhr nicht aufzustehen. Na wunderbar. Und Ramdan hat auch Arbeit gefunden. Nein. Aber sag das bitte niemanden. Er darf hier als Ausländer nicht arbeiten. Ach, nein? Na, sonst müsste er doch nicht von diesem Carlo ausgehalten werden. Ausgehalten? Na, deshalb durfte ich mich doch bei Carlo nie zeigen. Warum nicht? Ach, Irene, du bist doch nicht so naiv. Ach so. Naja. Nun, ja, jedenfalls hat er jetzt seine Arbeit. Naja, er geht von Tür zu Tür und verkauft Damenwäsche auf Kommission. Da hat er keinen nachweisbaren Arbeitsplatz. Oh, fein, Wilma. Dann könnt ihr bald deine eigene Wohnung nehmen. Ach, wo denkst du hin? Das ist nur ein Taschengeld, was Ramdan in seiner Freizeit verdient. Und ich krieg nur 62 die Woche ausgezahlt. So wenig? Ja. Die sind süß, die beiden. Sie kämpfen den ganzen Tag um mich. Wo laufen Sie hin, Wilma? Ich hole den Tee für Mrs. B. Setzen Sie sich, Wilma. Ich habe einen sehr dringenden Brief. Ja, Mrs. Shee. Wilma. Sie werden mich noch zum Wahnsinn bringen. Das sind zwei ganz unverschämte alte Ausbeuter. Ausbeuter? Aber Irene, Sie machen keinerlei Profite. Das ist ja gerade das Schöne. Wilma, du könntest zweimal so viel verdienen. Für Sekretärin sehe ich so viele Annoncen. Nein. Mein Steno reicht nicht hin. Ich mache Tippfehler. Aber was? Ich hab's nie richtig gelernt. Aber Wilma. Ich habe nichts richtig gelernt. Ach, guck nicht so traurig, Arin. Es gefällt mir bei den alten Damen wahrhaftig. Ich fühle mich da sicher, verstehst du? Mit ein bisschen Bluff könntest du bestimmt was Besseres. Nein. Mir gefällt's doch, Doc. Mir gefällt es. If she's taller than you, you need help. And Dilworth's elevated men's shoes lifts you above the crowd. New York Times, 14. November, Phoenix, Arizona. Linda Mary Ault habe lieber sich selbst getötet, als ihrem Hund Beauty für ihre Nacht mit einem verheirateten Mann büßen zu lassen, wurde heute von der Polizei erklärt. Ich habe sie getötet, ich habe sie getötet. Es ist gerade so, als hätte ich selbst sie umgebracht. Habe, wie ein Ermittlungsbeamter zitierte, ihr schmerzgebeugter Vater ausgerufen. Ich habe ihr das Schießeisen ausgehändigt. Ich dachte nicht daran, dass sie so etwas tun würde. Die 21-jährige Studentin war von einer Tanzveranstaltung Freitagabend nicht nach Hause zurückgekehrt. Am Samstag gab sie zu, die Nacht mit einem Fliegeroffizier verbracht zu haben. Die Alts entschlossen sich zu einer Strafmaßnahme. Sie befahlen Linda, den Hund zu erschießen, den sie seit 2 Jahren besaß. Am Sonntag brachten die Alts und Linda den Hund in die Einöde in der Nähe ihres Hauses. Sie ließen das Mädchen ein flaches Grab schaufeln. Dann hielt Mrs. Ault den Hund mit beiden Händen fest und Mr. Ault übergab seiner Tochter eine Pistole Kaliber 022 und befahl ihr, den Hund zu erschießen. Stattdessen hob das Mädchen die Pistole an ihre rechte Schläfe und erschoss sich selbst. Die Polizei erklärte, es läge nichts vor, dessen die Eltern beschuldigt werden könnten, mit Ausnahme vielleicht der Grausamkeit gegen Tiere. Remember, ladies and gentlemen, whatever you say, say it sweet. And say it with Sweetheart Delightful Chocolates. And say it tonight. Miss Bird, hier spricht Mrs. Schell. Ich erinnere mich, Mrs. Schell. Haben Sie sich schon entschlossen? Gestern sind mir 2 Stellen angeboten worden. Bravo. Ja, eine davon ist ganz gut. Ich kann sie nicht ablehnen, es sei denn, ich fange bei Ihnen an. Wie ist das Gehalt? 135 die Woche. Und wie viel Zeit haben Sie für Ihre Entscheidung? Bis heute Mittag. Gehen Sie auf der Stelle wieder hin und sagen Sie ja, bevor die jemand finden, der Ihnen besser zusagt. Danke. Entschuldige, Irene, ich will nicht stören. Was? Du bist noch zu Hause? Sprichst du gerade? Nein. Erledigt. Könntest du mir wieder einen Gefallen tun? Ja, klar. Meine alten Damen wieder anrufen und sagen, was hast du denn gestern gesagt? Migräne. Ja. Ja, es geht doch tatsächlich wieder los mit meinem Kopf und dem Oberarm. Da habe ich seit Tagen so merkwürdige Beschwerden, eine Art Pochen. Ich atme nicht richtig durch. Ein Yoga-Lehrgang müsste man mitmachen. Tja. Ich habe nur Angst, du verlierst die Stellung. Ach, was soll ich machen? Ich bin eine halbe Leiche. Aber Harry kommt bald nach Hause. Ja. Das ist es eben. Die letzten paar Tage, wenn ich nach Hause komme, werde ich von niemandem begrüßt. Ich höre nur den Ventilator. Ich beeile mich nicht mehr, nach Hause zu kommen. Guten Abend, Madame. Womit kann ich dienen? Sie haben im Schaufenster ein Transistorgrammophon für $110. Das ist japanisch. Ja. Geschenkt für den Preis, sage ich Ihnen, geschenkt. Ja, ich hätte gern mal gewusst, wie der Klang ist. Bitte sehr. Die Leute hören dieses Instrument und denken, es ist Stereo. Was wollen wir auflegen? Das hier? Ja. Aha. Ist das eine Popgruppe? Ist das eine Popgruppe? Wo leben Sie denn, junge Frau? Weit weg von hier. Wie? Nicht in Amerika? Nee, eigentlich nicht. Ah, da haben Sie aber Schwein. Na, ist das ein Prachtapparat? Hm? Ja, ja. Hat 300 gekostet. Unser Verlust, Ihr Gewinn. Das letzte Stück. Vielen Dank. Ich kann Ihnen auch etwas Billigeres zeigen. Nein. Ich mag dieses. Ich komme wieder. Hoffentlich ist es dann auch da. Hey, nicht zu fassen. Irene Schell, wie sie lebt und lebt. Harry! Sich herumtreiben den ganzen Abend. Wo warst du denn so spät? Wie bist du reingekommen? Ich bin die Hausmauer hochgekrochen wie eine Küchenschabe. Ihr beide lebt es ja großartig. Als ich abreiste, war die Birne in der Diele futsch. Ich komme nach Hause, ist sie immer noch futsch. Er saß in der Diele am kleinen Tisch unter mindestens 200 Watt Beleuchtung. Seine Augen waren rot vor Reisemüdigkeit. Ein Berg von Kippen stand schon im Aschenbecher und grauer Qualm hing ihm um den Kopf. Er schlitzte unaufhörlich Briefumschläge mit einer Nagelfeile auf, blickte die Briefe flüchtig an und warf sie auf den Fußboden. Es war hauptsächlich Werbepost und Rechnungen. Hast du gegessen, Harry? Keine Lust. Ich kann dir was machen, Harry. Möchtest du ein Omelett, ein Tomatenomelett mit Speck? Nee, ist gut gemeint. Ich habe einen Job gekriegt, Harry. Ja? Heute. Ah, ja. Wir müssen einen draufheben, Harry. Ich habe eine Flasche Whisky mitgebracht. Hier. Ich trinke nicht. Aber auf meine Arbeit. Na, schön. So. Leider fängt sie erst in einem Monat an. Ich habe dir gesagt, Irene, du kannst so lange hier bleiben, wie du willst. Ich danke dir, Harry. Also dann. Auf deine Gesundheit. Auf die Arbeit, sollst du sagen. Ja, richtig. Wo ist Wilma? Keine Ahnung. Sie hat mich reingelassen und weg war sie. Ein Glück, dass eine von uns da war, als du kamst. Ich habe ihr ein Telegramm geschickt. Vor mindestens einer Woche. Aber konnte sie nicht noch einen Schlüsselsatz anfertigen lassen? Das mache ich, Harry. Als erstes, morgen früh. Der arme Kerl war so müde, dass er nicht mehr aufrecht saß. Bestimmt wartete er auf Wilma. Geh doch ins Bett, Harry. Ja. Da stand er wie ein Schlafwandler auf und trug sich ins Schlafzimmer gegenüber von meinem. Ich ging auch zu Bett und schlief in Sekunden ein. Ja, fassen Sie mich nicht an! Aus hier! Für diese Frau werde ich morgen... Aus hier! Es dauerte eine Weile, bis ich mich mühselig aus dem Schlaf reißen konnte. Ich suchte völlig verblödet meinen Morgenrock. Aber die Knöpfe wollten nicht in die Knopflöcher. Schließlich gab ich den Kampf mit dem Morgenrock auf und steckte meinen Kopf in den Korridor. Alles war still. Wilma saß zusammengekauert auf dem Sofa in der blendend beleuchteten Diele. Was ist los? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hörte leise Stimmen in der Küche und schaute hinein. Die beiden Männer standen vor dem Kühlschrank und tranken Bier. Wütend ließ ich mich wieder ins Bett fallen, aber der Schlaf blieb aus. Arschlöcher. Am nächsten Morgen war überhaupt kein Lebenszeichen in der Wohnung. Als ich am späten Nachmittag mit neuen Schlüsseln zurückkam, saßen nur hohläugig Wilma und Ramdan in der Küche. Er war angezogen, aber unrasiert. Sie hatte seinen gelb-grünen Morgenrock an. Sie aßen Spiegeleier und Marmeladenbrote, vermutlich ihr Frühstück. Hi. Tag. Willst du mehr Brot, Ramdan? Nein, danke, Liebling. Wo ist Harry? Weiß ich doch nicht. Ihr Verhalten sagte deutlich, du bist Harrys Freundin, nicht unsere. Mir war ganz elend zumute. Ich ging hinunter zum Discountladen an der Ecke und kaufte das japanische Transistorgrammophon. Aber kaum, dass ich es richtig im Besitz hatte, überkam ich so etwas wie Übelkeit. Als ob ich mit dem ersten Besten geschlafen hätte. Und als ich wieder in die Wohnung trat, kam mir Wilma mit schuldbewusster Miene entgegen. Sie hatte wieder den lappigen alten Nylon-Morgenmantel an. Das hatte ich völlig vergessen, Irene. Ein Brief für dich. Von Hannes? Ich glaube nicht. Von der Arbeitsvermittlung. Was? 351 wollen die haben? Das darf doch nicht wahr sein. Früher war die Vermittlungsgebühr ein Wochengehalt, das war schlimm genug. Du brauchst jetzt nicht zu bezahlen. Irene ist, nachdem die Arbeit anfängt. In wöchentlichen Raten von $60? Wie stellen die sich das vor? Ich kriege ausgezahlt nur 106. Zum Leben habe ich dann 46 die Woche. Ist doch kein Problem, du bist bei uns, Irene. Hallo? Gib mir Irene. Bitte? Es ist Harry, er will mit dir sprechen. Wieso mit mir? Ja, guten Tag, Harry. Ist Ramdan noch da? Ich weiß es nicht, Harry. Ich bin gerade zur Tür reingekommen. Frag, ob er da ist. Willst du mit ihm sprechen? Ich will nach Hause kommen. Er ist weg. Ramdan ist weg. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Gigi Blaine, Wohnungsvermittlung. Was sagten Sie? Keine Zeit. Bin ich bei Ihnen richtig? Ich bin auf Ihr Inserat für eine Wohnung. Wenn Sie noch am Apparat? Ja, ja, ja. Nein, die ist weg. Ich bin auf Ihr Inserat gekommen. Ist die Einzimmerwohnung für 95 im Monat noch frei? Ja. Gigi Blaine, Wohnungsvermittlung. Ja. Hören Sie, Sie müssen persönlich kommen. Ist die Wohnung für 95 noch frei? Ja, nee, nee, 95, wo gibt's denn sowas? Doch, doch, da stand in der Annonce. Ich interessiere mich auch. Ach, Quatsch, 95. Gigi Blaine, Wohnungsvermittlung. Was mit dem Fenster? Ja, natürlich hat die Wohnung ein Fenster. Ach, die Kochnische? Seit wann hat eine Kochnische ein Fenster? Ja, dann bemühen sich woanders hin zum Teufel nochmal. 200 sind ein Pappenstiel. Dunkelrote Kacheln im Bad wie ein römischer Palast. Wie viele Zimmer? Sagen Sie mal, ist die Wohnung für 95 noch? Was haben Sie sonst noch für eine Einzimmerwohnung, bitte? 150, die billigste. Sehr schöne Gegend. Gigi Blaine, Wohnungsvermittlung. Bitte geben Sie mir die Adresse. Sie sind gar nicht dran, Miss. Gigi Blaine, Wohnungsvermittlung. Wieso wir? Der Hausbesitzer verlangt die 2 Monate im Voraus. Wir sind nur die Vermittler. Was ist nun mit der Einzimmerwohnung? Moment. Ach so, die Vermittlungsgebühr. Ja, ein Zehntel der Jahresmiete. Ach, Hannes, 5 Minuten mit dir. Was würde ich dafür geben? Als ob ich etwas geben könnte. Ich habe alles verbraucht. Auch das Geld für die Rückfahrt. Warum musste ich Idiot einen Plattenspieler kaufen? Nur weil ich deprimiert war. Geld brauche ich. Ich muss den Apparat zurückbringen, Hannes. Ich habe ihn noch gar nicht ausgepackt. Ich werde dem Mann erzählen, es ist jemand in der Familie gestorben. Oder so. Briefe aus New York hieß dieses Hörspiel von Edith Anderson. Dramaturgie Christa Vetter. Es sprachen die Irene Schell, Inge Keller, Wilma, Ingeborg Nass, Harry, Hans Teuscher, Steve, Wilfried Ortmann, Sylvia, Marion Wandekamp, Joe, Fred Düren, Janet, Jessie Ramaik. In weiteren Rollen hörten sie Barbara Adolf, Ursula Braun, Carola Braunbock, Christa Pasemann, Herbert Grosse, Jürgen Holz, Klaus Piontek, Hussein Karahamo, Ettore Geipa, Oliver Harrington, Hans Oldenburger, Peter Domisch, Jürgen Kluckert, Gerd-Michael Henneberg, Bernd Storch und andere. Der Sprecher war Ernst Meinke. Schnitt Brigitte Pumptow. Toningenieur Jürgen Meinl. Regieassistenz Barbara Plensart. Regie Günther Rücker. Sie hörten eine Produktion der DDR aus dem Jahr 1974.